Klimawährung ECO. Persönlicher Emissionshandel mittels komplementären Währungssystems. Man kann Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein. Wir sollten uns für Lösungen interessieren, weniger für Worte. Denn Regieren hat nicht nur etwas mit angemessenem Reagieren zu tun, sondern auch mit weitsichtigem Führen. Aber leider steuern Politiker oft nicht weitsichtig, sondern reagieren hauptsächlich auf gegenwärtigen, bestenfalls mittelfristigen Druck. Nicht nur Klimaaktivisten sind deshalb enttäuscht von der Handlungsstarre unserer Politik, auch viele Bürger empfinden deren Ausführungen zum Thema Klimarettung als mutlos, einfallslos, wirkungslos und überwiegend auf strategischen Machterhalt ausgerichtet. Es wird rhetorisch geschickt formuliert und argumentiert, geredet und zerredet. Nur eines wird nicht: weitsichtig und effektiv gehandelt. Sicher haben sich viele Dinge in der Retrospektive bereits zum Besseren verändert und auch kleine Schritte führen irgendwann zum Ziel, so sagt man. Liegt das Ziel aber noch sehr weit entfernt, erreicht man es nur mit kleinen Schritten, aber möglicherweise viel zu spät. Insbesondere dann, wenn die Fortbewegung angesichts zunehmendem Bevölkerungswachstum und fortschreitender globaler Industrialisierung bestenfalls 3 Schrittchen vor und wieder 2 zurück stattfindet. Beim Klimawandel können wir uns den Komfort kleiner Schrittchen allerdings mittlerweile nicht mehr leisten, will man doch vermeiden, dass uns die Ereignisse entgleiten. Im Grunde ist es doch frappierend einfach. Wenn es etwas gibt, das alle nutzen wollen, nämlich die Atmosphäre, deren Kapazität aber begrenzt ist, gebieten es die Logik und die Fairness, dieses Gut gerecht auf alle aufzuteilen. Und wo könnte man dabei besser ansetzen als direkt an der Basis, bei den Konsumenten? Da unser weltweiter Gesamtausstoß zu hoch ist, lässt sich schlussfolgern, dass es eine Obergrenze an menschgemachtem Treibhausgas geben muss, die unsere Atmosphäre gerade noch unbeschadet verkraftet. Ein Höchstmaß, um das Schlimmste zu verhindern. Ein Maximum, mit dem unser Klima gerade noch so konstant bliebe, ohne dass die globalen Prozesse anfangen zu kippen. Denn die Gesamtmenge des seit Beginn der Industrialisierung ausgestoßenen Kohlendioxids bestimmt weitgehend das Ausmaß der Erderhitzung. Das liegt daran, dass der größte Teil des Treibhauseffektes durch CO2 verursacht wird und dieses sehr lange in der Atmosphäre verbleibt. Weil die globale Erwärmung von der gesamten, also kumulativen Emissionsmenge abhängt, bedeutet jedes Klimaziel eine bestimmte Restmenge, die wir noch ausstoßen können. Das ist das globale Emissionsbudget, das man zum Beispiel in den Berichten des Weltklimarats nachlesen kann. Aber die gängigen Maßnahmen zur Rettung unseres Planeten kratzen nur an der Oberfläche. Denn wenn zu viel CO2 in die Atmosphäre emittiert wird, nützt es wenig, die Emissionen teurer zu machen. Man muss sie limitieren und gerecht kontingentieren, denn der Geldpreis alleine bildet die tatsächlichen Umweltkosten kaum ab. Der Bürger kann es deshalb schlecht einschätzen, ob er ökologisch bewusst handelt oder nicht. Zudem sorgen die Verteuerungen durch den EU-ETS und die CO2-Bepreisung für soziale Verwerfungen, da Geringverdienende überproportional von diesen Maßnahmen betroffen sind. Der Schutz der Umwelt bedroht nicht unsere Freiheit. Er ist ihre Grundlage. Umweltzerstörung bedroht alle Menschen, also sollten Einzelne nicht nach Belieben über die Natur verfügen dürfen. Dabei sollten wir uns nicht mit kleinteiligen Einzelmaßnahmen aufhalten, denn das Fokussieren auf all diese winzigen Schritte hat kein ausreichendes Veränderungspotenzial. Das ist so, als wollte man ein Haus bauen und finge damit an, die Tapeten auszusuchen. Angesichts der Tatsache, dass die Zeit drängt, sollten wir uns aber auf die wirkmächtigsten Maßnahmen zuerst konzentrieren, statt uns in Kleinkram zu verzetteln. Kümmern wir uns doch erstmal um ein solides Fundament, bevor wir damit beginnen, den Rasen einzusäen. Gegenwärtig verrennen wir uns aber in sehr vielen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Plastikstrohhalme zu verbieten, kürzere Duschzeiten anzumahnen oder noch mehr Radwege auszubauen und verlieren darüber den Blick für das große Ganze. Es müssen endlich umwälzende soziale Kipppunkte erreicht werden, damit sich selbst verstärkende positive Kreisläufe entstehen. Das heißt Punkte, an denen sich das Bewusstsein, Normen und Werte in der Bevölkerung verschieben und so politische Veränderungen ermöglichen. Wir müssen die sozialökologische Transformation dort erzwingen, wo sie entschieden wird, in den Parlamenten. Wir in Europa sollten für mehr transnationale Zusammenarbeit und Klimagerechtigkeit kämpfen. Denn wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, müssen wir innerhalb dieses Jahrzehnts einen Großteil der nötigen Transformation hinter uns bringen. Das werden wir nicht schaffen, indem wir darauf hoffen, dass innerhalb weniger Jahre neue Technologien erfunden und global implementiert werden. Der Eco als Gamechanger. Deswegen braucht es eine andere Lösung, eine zusätzliche Ressourcenwährung für Kohlenstoff und seine Äquivalente. Wir nennen sie ECO. ECO steht für Earth Carbon Obligation, also die Verpflichtung, mithilfe einer budgetierten Klimagaswährung nur noch so viel Emissionen auszustoßen, dass das Klimaziel eingehalten wird. Ein Werkzeug, das die Klimakrise punktgenau stoppen kann. Denn damit können wir Treibhausgase lückenlos erfassen, transparent abbilden und gerecht abrechnen. Mit dem ECO lassen sich CO2-Emissionen lückenlos erfassen, transparent darstellen und gerecht abrechnen. Dieses System ist effektiv, sozial gerecht und unmittelbar wirksam. Der ECO verhindert jede Art von Greenwashing und dies ohne komplizierte und starre Einzelregelungen treffen zu müssen. Er sorgt dafür, dass sich alle Teilnehmer der Gesellschaft ganz natürlich für den ökologisch sinnvollen Weg entscheiden. Das Konzept des ECO beschreibt eine rein marktwirtschaftliche Lösung der Klimakrise, statt auf ökologische Planwirtschaft zu setzen. Persönliche, handelbare Kontingente gewährleisten, dass ein Überschreiten des festgelegten Gesamtemissionsbudgets unmöglich wird. Der Markt bietet dabei die liberale Plattform, mithilfe derer sich Kontingente frei handeln lassen. Es findet ein direkter finanzieller Ausgleich zwischen privatem Käufer und Verkäufer statt, ohne dass der Gesetzgeber steuernd eingreifen muss. Der Vorteil eines Klimahandels, der auf die kleinste Einheit am Markt, nämlich den Endverbraucher, heruntergebrochen wird, liegt in dem enorm schnellen Steuerungspotenzial auf die Umweltverträglichkeit der Produktionsprozesse der Industrie durch das sich anpassende Kaufverhalten der großen Masse an Kunden. Der ECO ist somit ein Instrument der Freiheit, allerdings innerhalb klar gesteckter Grenzen für alle. Alles, was notwendig ist, um das Klimaziel einzuhalten, wird sich völlig automatisch einstellen. Und dies komplett ergebnisoffen, so wie es partikularökonomisch am sinnvollsten ist. Die energieeffizientesten Maßnahmen, die sich jeweils am besten und sinnvollsten umsetzen lassen, finden ganz automatisch Anwendung. Und zwar ohne, dass auch nur ein einziges zusätzliches Gesetz erlassen werden müsste. Denn es wird komplett überflüssig sein, emissionsregulierende Maßnahmen bis in die letzten Winkel gesellschaftlichen Lebens zu verhängen, umzusetzen und aufwendig zu kontrollieren. Das alternative Klimakonzept ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Klimapolitik. In einem stabilen Wertesystem lassen sich darüber hinaus soziale, ökonomische und ökologische Aspekte nicht voneinander trennen. Deshalb geht es bei diesem alternativen Klimakonzept um eine sozial-ökologische Transformation unserer Marktwirtschaft und Gesellschaft, denn es vereint ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Auch die wirtschaftlich aufstrebenden Schwellen- und Entwicklungsländer mit ihrem zunehmenden Bedarf an fossiler Energie machen eine gerechte Verteilung der noch verfügbaren Ressourcen unumgänglich. Das Schweizer Taschenmesser der Klimapolitik. Um die Klimakrise schnell und effektiv lösen zu können, ist ein gerecht budgetierendes, multinationales Klimagasabrechnungssystem nötig, welches ein Maximum an Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ermöglicht, allerdings innerhalb eines gerecht konzipierten Leitplankensystems. Ein Emissionshandel auf persönlicher Ebene mittels eines komplementären Währungssystems, das die Verschmutzung des begrenzten Gutes Atmosphäre mit einer äquivalent begrenzten CO2-Währung abrechnet. Marktwirtschaftliche Gesetze funktionieren dabei im Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit. Das Verursacherprinzip findet Anwendung auf die kleinste Einheit des Marktes, den Verbraucher. Die Industrie produziert nun einmal nur entsprechend unserer Nachfrage. Die daraus resultierenden ökologischen Umweltkosten werden aktuell allerdings externalisiert, denn sie werden kaum von den Verursachern getragen, sondern im Wesentlichen von der gesamten Gesellschaft und im Besonderen von künftigen Generationen. Wir sollten damit beginnen, ein komplementäres Währungssystem für Klimagasemissionen einzuführen. Wir Menschen als Individuen sind nicht besonders gut darin, altruistisch für das Allgemeinwohl sinnvoll zu handeln, wenn dies mit persönlichen Einschränkungen oder Verzicht verbunden ist. Diese Eigenschaft, dass wir oftmals nicht in der Lage sind, kurzfristige Opfer für einen langfristigen, späteren Nutzen zu bringen, könnte uns zum Verhängnis werden. Das System der digitalen Parallelwährung ECO ist so designt, dass dem egoistischen Streben nach immer mehr Wachstum und Gewinn auf Kosten der Umwelt sinnvoller Einhalt geboten wird und die Klimaschutzziele der Regierungen zielgenau angesteuert werden. Emissionsgerechtigkeit bleibt nicht nur ein frommer Wunsch, sondern wird selbstverständliche Realität. Das Konzept persönlicher CO2-Kontingente gibt die Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten wieder an uns Bürger zurück. Für die Einführung eines persönlichen CO2-Emissionshandels spricht die generelle konzeptionelle Überlegenheit, zum Beispiel gegenüber einer CO2-Abgabe. Denn diese kann die Einhaltung eines Emissionszieles niemals garantieren. Es fehlt das Cap. Steuern verteuern in erster Linie nur den Konsum. Für den Verbraucher werden die Dinge nur teurer, aber der Konsum, selbst oberhalb ökologischer Grenzen, dadurch nicht unmöglich. Die lenkende Wirkung ist daher eher gering und kaum vorhersehbar, denn es fehlt die limitierende Komponente. So müsste der Preis für fossile Energie in einem Maß erhöht werden, dass trotz des Effekts der Preiselastizität die Nachfrage und der Verbrauch von fossilen Energien in gewünschter Weise sinkt. Dazu wäre eine CO2-Steuer in einer Höhe notwendig, die vermutlich politisch nicht durchsetzbar ist. Eine akzeptierte CO2-Steuer hingegen verfehlt die gesteckten Reduktionsziele. Gibt es allerdings einen Markt für persönliche Emissionsquoten, bildet sich ein Preis entsprechend Angebot und Nachfrage. Es bedarf keiner Anpassung etwaiger CO2-Steuersätze durch die Politik, die durch bereits erfolgte Steuererhöhungen und Inflation ohnehin längst unter massiven öffentlichen Druck geraten ist und daher notwendigen Anpassungen einer einmal beschlossenen CO2-Steuer wohl aus dem Weg zu gehen versucht. Anzumerken ist, dass sich Produkte auch mit dem ECO zunächst verteuern werden, wenn wir die Umweltkosten nicht mehr auf zukünftige Generationen abwälzen. Allerdings nur anfänglich, so lange, bis sich die unumgänglichen Investitionen in erneuerbare Produktionsprozesse amortisiert haben. Dieser Fakt ist bei allen Werkzeugen zur Emissionsreduktion identisch und immanent. Allerdings kommt der ECO ohne die zusätzliche, künstlich auferlegte Verteuerung aus, mittels derer man sich einen dahingestellten Impuls erhofft. Beim ECO ist diese Lenkungswirkung durch die begrenzten persönlichen Budgets gegeben und dies ohne einkommensschwache Haushalte zusätzlich überproportional zu belasten. Es findet lediglich eine notwendige, preiswerte Verteuerung unseres Konsums zur unumgänglichen systemischen Transformation der Industrie statt, anstelle fragwürdiger Preissignale durch eine zusätzliche CO2-Besteuerung. Mit dem CO2-Verbrauch verhält es sich prinzipiell ähnlich wie mit dem Wohlstand. Wir haben ein Verteilungsproblem. Denn der durch die klimaschädliche und vermeintlich billige fossile Produktion erzielte Profit wird privatisiert. Die Kosten für die Beseitigung der teils immensen Umweltschäden allerdings werden sozialisiert. Denn man kann im gegenwärtigen System noch immer weitestgehend die ökologischen Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen und den Profit behalten. Die Umweltschäden, auch durch transnationale Unternehmen, sind gut dokumentiert, jedoch gibt es kaum Mechanismen, um die Verursacher zur Rechenschaft zu ziehen. Ökonomisch gesehen handelt es sich beim Klimaproblem also um ein Marktversagen. Fossile Brennstoffe werden gehandelt und benutzt. Es entstehen enorme Schäden und dadurch enorme Kosten, für die keiner der Marktteilnehmer aufkommt. Ein klassischer Multisystemfehler. vor einem auf beständiges Wachstum ausgerichteten Wirtschaftssystem innerhalb begrenzter natürlicher Ressourcen warnte übrigens bereits 1972 das vom Club of Rome veröffentlichte Buch »Die Grenzen des Wachstums«. Diese Beschreibung des Zustands der Welt gilt als Ursprungsdokument ökologischen Denkens in globalen Zusammenhängen. Die Experten entwickelten damals die These, wonach jedes individuelle und regionale Handeln Einfluss auf die ökologische und sozialökonomische Beschaffenheit der Erde hat, mit Folgen weit in die Zukunft hinein. Als Fazit machte der Report eine ernsthafte Gefahr aus, dass zwischen den Jahren 2000 und 2100 das Wirtschafts- und das Ökosystem kollabieren könnten, falls die Weltbevölkerung weiterhin rasant wächst und nicht erneuerbare Ressourcen mit anhaltender Rasanz ausgebeutet werden. Das Konzept der Klimawährung Eco beschreitet deswegen völlig neue Wege. Nämlich der begrenzten Ressource Atmosphäre begrenzte persönliche Budgets gegenüberzustellen. CAP – Personalize and Trade. Das Begrenzen, Personalisieren und Handeln von Emissionen beschreibt die Funktionsweise eines Abrechnungsmodells, das zuverlässig und gerecht funktioniert und dennoch die Grenzen des Planeten berücksichtigt. Grundprinzip dieses alternativen Klimakonzeptes ist die Annahme von der Endlichkeit der Ökosysteme als Senke unserer Klimagasemissionen und des gleichrangigen Rechts eines jeden Menschen auf Ausnutzung einer fair rationierten, ökologisch verträglichen Menge dieser Emissionen. Die Atmosphäre stellt dabei ein gemeinschaftliches Eigentum dar. Die Begrenztheit dieser Ressource zur Kohlenstoffaufnahme wird abgebildet durch die ebenfalls begrenzte Kohlenstoffressourcenwährung ECO, die konsequent an den Erwerb von Konsumgütern und Dienstleistungen gekoppelt ist. Die Grundidee dieses Klimakonzeptes basiert auf dem Prinzip des Personal Carbon Trading und wurde von der NGO Save Climate Earth zu CAP, Personalize and Trade von CO2-Emissionen, weiterentwickelt. Es beschreibt die Einführung der Parallelwährung Eco als kostenloses ökologisches Grundeinkommen für alle. Dieses Budget an CO2-Emissionen wird auf möglichst multinationaler Ebene basierend auf einem wissenschaftlichen Expertenmodell quantifiziert und gerecht auf alle Bürger aufgeteilt. Das Gesamtvolumen wird dabei zyklisch immer wieder verifiziert und flexibel angepasst. Diese gesamtgesellschaftliche Lösung bewirkt, dass sich durch ein begrenztes persönliches Budget einer Kohlenstoffressourcenwährung unsere Nachfrage ganz automatisch hin zu grüneren Produkten verändern wird. Durch sinnvolles Limitieren und Rationieren wird deshalb durch die Verbraucher selbst der notwendige Veränderungsdruck auf die Industrie und deren Herstellungsprozesse ausgeübt. Die Parallelwährung Eco ermöglicht darüber hinaus die Auspreisung einer jeden Sache mit einem separaten Emissionspreisschild, sodass unser Konsum einen realistischen und transparenten Klimapreis erhält. Dadurch wird der ökologische Fußabdruck unseres CO2-Konsums quantitativ sichtbar, denn der Eco beinhaltet alle Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen. Diese tatsächliche Menge an CO2 aus fossilen Energieträgern, die ein Produkt oder eine Dienstleistung benötigt, kann nun verursacherbasiert abgerechnet werden. Das Umweltgut Atmosphäre bekommt dadurch einen materiellen Wert. Das System ist übrigens auch auf andere klimawirksame Gase erweiterbar. Durch die neu gewonnene Transparenz hat nun jeder von uns die persönliche Freiheit, wofür er sein rationiertes Kontingent an Emissionen ausgibt und wie er Klimaschutz in sein Leben integriert. Denn der ökonomisch günstige Preis vieler Produkte spiegelt oftmals nicht die mit ihrem Konsum verbundene Klimabelastung wider. Denn man kann Dinge zum Teil wirtschaftlich sehr günstig herstellen, was jedoch von der Natur oft teuer bezahlt wird. Geld ist prinzipiell grenzenlos verfügbar und daher nicht geeignet, die begrenzte Ressource Atmosphäre abzubilden. Basis dieses Konzeptes ist, dass jeder Klimagaskonsum nach dem Verursacherprinzip mit seinem tatsächlichen Preis beziffert werden muss, wofür die herkömmlichen Währungssysteme in Euro, Dollar, Yen und so weiter allerdings ungeeignet sind, da die Geldmengen der etablierten Währungen bei Bedarf beliebig ausgedehnt werden können und tatsächlich auch kontinuierlich ausgedehnt werden. Zudem ist es aus ökonomischer Sicht, gerade in einer Inflationsphase, wenig überzeugend, das Klimaproblem mit Geld lösen zu wollen. Die derzeit hohe Inflation zeigt ganz deutlich, dass das Geldsystem zur Bewältigung der Krise nicht taugt. Zum Vergleich: Die Geldmenge des Euro hat sich seit seiner Einführung bereits vervierfacht. Deshalb bedarf es unvermeidlich einer begrenzten Parallelwährung. Denn mit dem Eco verhält es sich ähnlich wie mit Gold. Der Preis für Gold kann zwar steigen oder fallen, aber die Gesamtmenge des verfügbaren Goldes bleibt dennoch fix. Natürlich mit Ausnahme geringer Mengen, die weiterhin gefördert werden. Auch der Eco kann nicht inflationieren, da dessen im Umlauf befindliche Menge ebenfalls fix ist. Es sei denn, wissenschaftliche Bewertungen ergeben die Notwendigkeit einer Anpassung des Eco-Ausgabevolumens. Nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage kann der Gegenwert in Geld zwar an der Klimabörse variieren, aber das Gesamtvolumen des Eco bleibt fix, ganz im Gegensatz zu klassischem Geld, das prinzipiell beliebig geschöpft werden kann. Den begrenzten Ressourcen steht im gegenwärtigen System eine beliebige Geldmenge gegenüber. Die zusätzliche Währung Eco hingegen steht für die Verpflichtung, durch geeignete Regularien, Rationierung, nur noch so viel Kohlenstoff in Form fossiler Primärenergieträger, Kohle, Erdöl und Gas zu fördern, in Verkehr zu bringen und letztendlich zu verbrennen, dass die globale Erderwärmung gestoppt wird. Die Höhe des Preisschildes dieser komplementären Digitalwährung hängt nach dem Verursacherprinzip ab von der Intensität des mit der Herstellung der Güter bzw. der Erbringung von Dienstleistungen verbundenen Verbrauches fossiler Ressourcen und den damit zusammenhängenden Emissionen. Der Eco legt das Steuerungspotenzial für Klimaschutz komplett in die Hände aller Verbraucher. Durch verändertes Kaufverhalten werden Produktionsprozesse umweltverträglich und Konsumalternativen geschaffen. Der Eco macht, dass wir alle nicht nur Teil des Problems sind, sondern auch zu einem entscheidenden Teil der Lösung werden. Kein anderes System kann genauso das flexible und dennoch punktgenaue Erreichen des Klimaziels garantieren. Zudem ist es konkurrenzlos gerecht, administrativ, relativ unaufwendig und trägt darüber hinaus zur Reduzierung der wirtschaftlichen Ungleichheit bei. Niemand behauptet, dass diese Maßnahme aufwandsneutral ist, aber sie bedeutet deutlich weniger Aufwand als zum Beispiel eine Ausweitung des EU-ETS. Zudem ist der Eco gerecht, effektiv, flexibel und zielgerichtet steuerbar. Das Konzept liefert an anderer Stelle Antworten zu den Fragen der notwendigen staatlichen Kontrolle sowie zum Im- und Export von Waren und fossilen Energieträgern mit Drittländern, die noch nicht in das System der Ressourcenwährung Eco eingebunden sind. Außerdem zeigt es detailliert auf, warum es konzeptionell einer Besteuerung und dem derzeitigen EU-Emissionszertifikatehandel überlegen ist. Multinationales Klimagasabrechnungs- und Bepreisungssystem. Die Gesamtmenge an Klimagasemissionen aller Nationen oder für den Anfang nur der Europäischen Union und einiger weiterer Staaten, der Willigen in der Vorreiterrolle, wird auf Grundlage von seriösen klimaschutztechnischen Berechnungen immer wieder für einen definierten Betrachtungszeitraum bestimmt. Ziel ist es also, das Emissionsmaximum anhand von multinationalen wissenschaftlichen Simulationen und Empfehlungen für einen festgelegten Betrachtungszeitraum zu überprüfen und bei Bedarf neu zu definieren, um das Recht auf dessen Verbrauch bzw. die Ausnutzung dieses Kontingents gerecht auf alle aufzuteilen. Denn das Novum dieses Systems besteht in der konsequenten Umsetzung des Grundsatzes, dass jeder Bürger ein gleichrangiges Recht auf Emission hat. Das obligatorische Eco-Preisschild an allen Waren und Dienstleistungen macht dabei unseren CO2-Fußabdruck sichtbar und dadurch Nachhaltigkeit begreifbar. Das Abgabevolumen des Eco setzt dabei konsequent die Rahmenbedingungen, die zwingend erforderlich sind, um die Klimaziele einzuhalten. Es ermöglicht somit exakt und zugleich flexibel einen garantierten Reduktionspfad durch sichere Vorhersehbarkeit der Maßnahmen. Das letzte bzw. erste Glied in der Kette ist der Endverbraucher, der durch seine freie Konsumentscheidung und die Begrenztheit seines persönlichen Budgets die notwendigen Veränderungen der Produktionsprozesse bewirkt. Umfangreiche, kaum kontrollierbare gesetzliche Regelungen, die Klimaschutz von oben herab bis in die kleinste Institution reglementieren wollen, werden überflüssig. denn der Eco ist vergleichsweise kostengünstig, organisier- sowie administrierbar und dies ohne die Notwendigkeit kleinteiliger staatlicher Regulierungsmaßnahmen. Weiterhin wirkt sich der Eco strategisch neutral aus, denn Technologien, die bewirken, dass Produkte klimafreundlicher, also eco-günstiger entstehen, werden sich ganz automatisch durchsetzen. Ganz ohne die Notwendigkeit ordnungsrechtlichen Eingreifens. Auf Seiten der Industrie fließen CO2-reduktionsbezogene Umweltinvestitionen automatisch dahin, wo sie das ökonomisch beste Kosten-Nutzen-Verhältnis entfalten. Das Wirtschaftswachstum wird so endlich vom ungezügelten Wachstum des ökologischen Ressourcenverbrauchs entkoppelt. Wir müssen dabei nicht zwangsläufig wesentlich weniger konsumieren, sondern vor allem anders produzieren. Diese Weiterentwicklung des Personal Carbon Trading bewirkt als multinationales Klimagasabrechnungs- und Bepreisungssystem eine Umverteilung der Treibhausgaseinsparungsziele weg von der Industrie bzw. einzelnen Sektoren hin zu allen Bürgern. Die kostenlose Verteilung der Emissionsrechte an Privatpersonen sorgt für Gerechtigkeit und somit für breite Akzeptanz. Denn jeder Mensch innerhalb einer solchen Ressourcenwährungsunion, RWU, erhält das gleiche persönliche Emissionskontingent in Form eines kostenlosen monatlichen ökologischen Grundeinkommens. Dieses Konzept fördert das Ressourcenbewusstsein, da die persönlichen Budgets begrenzt sind. Es findet keine Vermischung zwischen Geldpreis und Ressourcenpreis statt. Fairness ist ein starkes Grundbedürfnis eines fast jeden Menschen. Und wir alle haben das gleiche Recht, eine bestimmte Menge CO2 zu emittieren. Die Auszahlung identischer persönlicher Emissionsquoten erfüllt diese Notwendigkeit und ermöglicht einen Konsum, der die Endlichkeit der Atmosphäre berücksichtigt und die Einhaltung der wissenschaftlich definierten Emissionsgrenzen garantiert. Dieses Konzept bewirkt länderübergreifende Klimagerechtigkeit auf allen sozialen Ebenen und kann so zu einer sozioökologischen Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft beitragen. Was sind die weiteren Vorteile? Der Eco-Preis der Produkte bzw. der Dienstleistungen ergibt sich automatisch und unkompliziert durch marktwirtschaftliche Mechanismen. Das Konzept kommt mit einem Minimum an administrativen Maßnahmen durch den Staat aus, weil sehr effektiv am Flaschenhals der gesamten Wertschöpfungskette bei der Förderung der fossilen Energieträger angesetzt wird. Durch die Parallelwährung ergibt sich eine wünschenswerte Transparenz, wodurch die Menschen nun auch dem CO2-Äquivalent ihres Konsums einen Preis zuordnen können. Die Schnelligkeit des Regelmechanismus ergibt sich durch die sofortige Auswirkung der veränderten Nachfrage auf die Produktionsprozesse der Industrie und folglich auf die Emissionen. Das alternative Klimakonzept ist detailscharf, weil alle Instanzen der Wertschöpfung bis hin zur kleinsten Schraube einbezogen werden. Das Modell ist beispiellos gerecht, weil jedem Bürger das gleiche Emissionsbudget in Form der Parallelwährung zugeteilt wird. Ein sozialer Gerechtigkeitsaspekt ergibt sich auch daraus, dass die persönlichen Emissionskontingente gehandelt werden können. Es findet ein direkter Ausgleich zwischen Ärmeren und Reicheren statt, was zur Entschärfung des Wohlstandsgefälles beiträgt. Ein Maximum an persönlicher Entscheidungsfreiheit wird ermöglicht, allerdings innerhalb ganz klar gesteckter Grenzen für alle. Denn jeder Bürger entscheidet selbst, für welchen Konsum das persönliche Budget verwendet wird.